Bewusstsein. Damit wir uns für die Zukunft fortbewegen. Erzeugen damit positive, eutopische Bilder. Auch bei uns der Zeit, die gegenwärtigen Kontrollen. Ausgeklügelte Harmonie.